Ich bin vielleicht alt und hässlich, aber ich kenne ein paar gute Tricks. Bring mir Krabbelbeeren und ich zeige dir einen sehr nützlichen.